Magic Music Box. Fangen wir wieder an mit Musik aus einer Zeit, als Tausend und eine Nacht noch ein schönes Märchen war. 1964, Horst Jankowski von der LP Bravo Jankowski haben wir gehört. Ja, so ein Mädel, ungarisches Mädel. Bei Ungarn fällt einem heute natürlich total was anderes ein. Züge aus Ungarn. 1000 Flüchtlinge eingetroffen, 1600 weitere unterwegs. Sind diese Schlagzeilen schon längst völlig verschwunden, da Ungarn inzwischen eine Mauer, einen NATO-Draht ums Land gezogen hat? Heißt es heute, Flüchtlinge, Bundesregierung will Afghanen abschieben. Deutschland setzt sich laut einem Bericht für ein Rücknahmeabkommen mit Afghanistan ein. Das soll den faktischen Abschiebestopp der vergangenen Jahre beenden. Wer weiß, wie die Landkarte der Welt aussieht, weiß auch, dass sie irgendwann dann alle wiederkommen werden. Und zwar durch die, politisch unkorrekt, persischen Wüsten. So hieß das früher nämlich mal, bevor man versucht hat, durch Änderung der Sprache die Welt zu befrieden, was, wie wir alle wissen, absolut nicht geklappt hat. Also, über die Wüsten von Persien, Across the Deserts of Persia, ein Track von der neuen Gurgu Burek. Todani Yunaman, Vin Halle Mo'amma, Natuchani Yunaman. هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من دانی که چرا همی کنه خانه بشست برخیز و به جام باده کن عزم درست که این صبر که امروز تماشاگر توست فردا همه از خاک تو برخواهد است. من بیمه ناب زیستم باده کشید بار تن نتوان من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر از آمدنم نبود گردون را سود و از رفتن من جاه و جلالش نخزود از هیچ کسی نیز به گوشم نشنود که آمد به نوروز رو به لاله بشوز برخیز و به جام و باده کن از این درست این سبه که امروز تماشاگه توست فردا EU-Sondertreffen, Notfallplan für die Balkanroute. Der 17-Punkte-Plan aus Brüssel sieht 100.000 Plätze für Flüchtlinge und besseren Grenzschutz durch Frontex vor. EU-Kommissionschef Juncker spricht von Grenzmanagement. Falsche Adresse auf Handzettel. Berliner Lageso schickt Flüchtlinge in den Wald. Flüchtlinge irren abends im Wald umher, weil sie beim Lageso eine falsche Adresse genannt bekamen. Eine Studentin hilft ihnen, ihre Unterkunft zu finden und stößt danach bei der Polizei auf Unglaube. Bizarre Dimensionen werden zur Normalität heute. Ich weiß nicht, ob MC Lars auf seiner neuen LP The Zombie Dinosaur das im Kopf hatte, passt aber wunderbar. MC Lars aus New Jersey, USA mit seiner vierten Veröffentlichung und die gibt es wie bei einer wachsenden Zahl von Untergründlern auf Kassette. Zombie T-Rex. The zombie T-Rex is back, under swag with that old school rap. Cause it's Curtis Blow with that Nerdist flow, getting pterodactyl flag on the track. 4 records deep, 5 EPs, 1 mixtape, cause you can't kill me. Poison when I spit it, Komodo Dragon, yeah. Nerdcore royalty, Kimono Dragon. Sesco by daily and loquaciousness, no rapper ever born dared to rhyme like this. MC Lars with the rhythmic alacrity, oratory skills causing mad catastrophe. The whole crew sick, like Kubrick, got your eyes wide shut for this apocalypse. Let's face it, I'm an awesome rapper, post-punk laptop velociraptor. No, I won't dumb it down for the mainstream fan, cause the mainstream fan has lame taste, man. Yeah, I said it, and I'm flying over hurdles, keep it underground like Teenage Mutant Ninja Turtles. See a funny thing happen on my way to the stage, way late by a stegosaur, second on my leg. When I made my escape, it was way too late. Got that T-virus strain all up in my veins, bringing pain like the Necronomicon. Iguanagon loose up at Comic-Con, tearing up your lawn like a Mothlodon, picking with your girl like I was Donkey Kong. Jurassic Park, this band in your city every time I rock a show, cause the fans all bounce when I light up the room with that pyroclastic flow. Yo! No mercy, no surrender. Zombie T-Rex, I'm killing it forever. Cause I make that smart music, that hard DIY from the heart music, that Lars, he came to straight rocket music, that burning down your local Hot Topic music, that KRS-One on my album music, that of course you know I've read up on Malcolm music, that PMA all day music, that guy who gave you K-Flay music, that R.I.P. Pat Wood music, that only wanna do a bit of good music, that got here on my own music, that hey, it's Weird Al on my phone music, that Lit Hop Edgar Allan Poe music, that show your English teacher how to flow music, that TED Talk read a book music, that look, it's a crack on the hook music, like no surrender. Zombie T-Rex, I'm killing it forever. Oh, I'm a zombie T-Rex. No mercy, no surrender. Zombie T-Rex, I'm killing it forever. Oh, I'm a zombie T-Rex. No mercy, no surrender. Zombie T-Rex, I'm killing it forever. Our top story tonight, a herd of zombie dinosaurs is loose in San Francisco, causing more damage and destruction than the city has ever seen. We go now live to the Golden Gate Bridge, where a zombie Tyrannosaurus Rex is currently ripping apart the suspension cables and pushing cars into the bay. Francisco has already seen its local coffee markets impacted by these zombie dinosaurs, what these developments mean for your organic Arabica, and then enterprising young people are bringing gentrification to dinosaur caves and dens. We find the city's best apocalyptic food trucks, and finally, an Oxford study finds that white kids are still not hyphy. What can you do to help? We'll cover it after the break. MC Lars, Zombie T-Rex, und wenn das so weitergeht, gibt's die auch bald in Berlin. Flüchtlinge. Syrien stellt täglich 3000 neue Pässe aus. Im Bürgerkriegsland Syrien stellen die Behörden pro Tag 3000 neue Reisepässe aus. Auch die Nachfrage nach gefälschten Pässen ist stark gestiegen. Flüchtlinge, Europas neue Sklaven. Um zu überleben, arbeiten Flüchtlinge in Europa unter schlimmsten Bedingungen zum Nutzen der Agrarindustrie. Gewerkschaften warnen vor moderner Sklaverei. Hier jetzt die Brücke zu schlagen zur El Sunrise CD im Himmel. Schwierig. Dann auch noch den Song zu spielen, A Schöna Dag, ein schöner Tag. Frage ich mich, für wen? El Sunrise. Der Donnergroll kommt näher, der Wind geht durch die Bahn. Da kommt ein sauberes Wetter. Der ganze Tag war diesig. Ich hab bloß geschnauft und geschwitzt, drum freu ich mich schon riesig. Wenn's gleich duscht und blitzt. Der Wind geht durch die Bahn. Er wart heut oder morgen. Keiner weiß, wie es kommt, im Grunde hofft er jeder, dass er das beste Platz erfindet. Für heut hab ich schon gefunden, es war so wunderbar, und dann in ein paar Stunden ist der Himmel wieder klar. Der Wind geht durch die Bahn. Er wart heut oder morgen. Durch mein Leben da. Wird es noch ein schöner Tag, schöner Tag, ein schöner Tag. I know. schlagen hoch bis zum Himmel. Und die Turmuhr bricht das einzige Verbot. Und nach vorwärts fahren keine Züge mehr. Und das Weinglas schimmert halb leer blutrot. Die Straßenlaterne flimmert im unreinen Takt. Und irgendwo bricht schrilles Glas. Und mein Herz steht still, als ein einziger lacht. In einer Nacht auf einer purpurnen Straße. Und als sein Auto um die Ecke und dann vor mir hält, sein Blick war Trauer und Tod. Und ich sterbe noch, bevor man ineinander fällt, während der Rauch der letzten Kerze verflog. Ich kann den Regen sehen, bevor er fällt. Nichts mehr da, was mich hier festhält. Ich kann den Regen sehen, bevor er fällt. Nichts mehr da, was mich hier festhält. In meiner längst ertrunkenen Welt. Die Nacht schmeckte schwarz und fällt Schatten. Von Illusionen geplagt läuft man im Kreis. In meinen Augen voll Blei schwimmen Tränen durch Gassen. Allein gelassen auf Gleis Nummer 3. Von der Nacht betrogen laufe ich Richtung Tag. Ich höre noch, wie der Mond mich auslacht. Ich drehe die Flasche auf dem Wasser, folgt der Richtung, die sie zeigt, aus den Klauen der tiefschwarzen Nacht. Ich kann den Regen sehen, bevor er fällt. Nichts mehr da, was mich hier festhält. Ich kann den Regen sehen, bevor er fällt. Nichts mehr da, was mich hier festhält. Kleid durch vorwärts fahren keine Züge mehr. Nichts mehr da, was mich hier festhält in meiner längst ertrunkenen Welt. In einem Land, in dem die Fans in Bezug auf die Realität realistisch kaufen würden, wäre die neue Le Tanho-Single Regen schon längst auf Nummer 1. Aber das wird wohl nichts werden, weil in diesem Land eine der größten Medienbespaßungskonzerne zurzeit mit dem Werbespruch um sich wirft: Hauptsache, ihr habt Spaß. Und Spaß, Video zeigt Gewalt am Lageso. Sicherheitskräfte prügeln auf Flüchtlinge ein. Ein dem Tagesspiegel zugespieltes Video zeigt das harte Vorgehen von Sicherheitskräften gegen Flüchtlinge am Lageso. Deutschland brennt. Mehr als 500 Angriffe auf Flüchtlinge oder ihre Unterkünfte wurden dieses Jahr laut Bundesregierung in Deutschland registriert, nach nur 295 vergangenen Tagen. Deswegen zählen wahrscheinlich die anderen Geschichten doppelt. Darum wieder ein Track der neuen King of the Tramps, die letzten Monat in Deutschland auf Tour waren und auf ihrer Facebook-Seite geschrieben haben, dass der mit Abstand eindrucksvollste Gig, den sie gegeben haben, ein Umsonstkonzert vor syrischen Flüchtlingen war. King of the Tramps, Joyful Noise. Real hard, well, he never did work that much away. Work Tja, könnten wir sie noch rufen? International Rescue, dann würden wir die Welt retten, so mit links. International Rescue, The Chemistry Set, fantastische neue LP, The Endless More and More, International Rescue, wer erinnert sich noch, die Thunderbirds, die Supermarionetten, die in den 60ern andauernd die Welt retteten. The Chemistry Set, herausgekommen auf Fruits de Mer Records, Great Britain. Lord Litter's Magic Music Box, produziert für radiomarabu.de. RadioMarabu.de for all the English-speaking listeners. Waffenexporte nach Katar. Zweifelhafte Lieferung an den Golf. Deutschland hat Rüstungsgüter im Wert von 2 Milliarden Euro nach Katar geliefert. Das Geschäft bringt Wirtschaftsminister Gabriel in Erklärungsnot. Lass dich einfach mal so stehen und spiele was von der neuen Don Compo, der auch hier auf Radio Marabu Sendungen macht. Unbezahlbar. Sorry. Don Compo, priceless. $3,200. The Lexus that you just got, $70,000 at least. The brand new house on the beach, $1.75 million. The look on your face when I headed out the door. Priceless. The yacht you keep on the bay, $400,000 at least. The charity money that you just gave, an arm and a leg, I guess. The campaign contributions, more than we will ever know. Your face when your press leaked it out. Priceless. at the Sotheby's auction. 28 million euros. The tax-free corporation you just merged with. 1.75 billion. With a B. The IPO that you just launched. Enough to buy a country. That sweet smile of defeat on your face. Priceless. Priceless. Priceless. Heint wird Grüllt? Nein, weiß ich auch nicht wirklich, was es heißt. Agrar Niederhof von der CD F10.1, die ich hier so als schön heimgemachte CD-DVD in der Hand habe, soll demnächst aber auf einem Label nochmal so richtig in die Läden kommen. Will ich auch hoffen, weil ist für mich weiterhin eine einzigartige deutsche Hip-Hop-Sache. Möglicherweise einzigartig, weil aus Bayern, Agrar Niederhof. Kommentar zu toten Kindern. Es ist ein Flüchtlingsdrama. Es kommen jetzt mehr Menschen auf Holzbooten, Schiffe sinken, Kinder sterben. Ehrenamtliche auch aus Berlin helfen, wohnen Beerdigungen bei. Was tun? Bamberg. Rechtsextreme planten Anschläge auf Asylbewerberheime. Bei einer Razzia in Bamberg wurden kistenweise Sprengstoff und Waffen sichergestellt. Auch linke Gruppen hatten die Neonazis im Visier. Flüchtlinge in Deutschland. Schärferes Asylrecht gilt offenbar schon ab Samstag. Erste Abschiebungen nach den neuen Regeln könnte es schon Anfang nächster Woche geben. Der Bund will das vergangenen Freitag verschärfte Asylrecht offenbar zügig in die Praxis umsetzen. Ja, ich weiß, es wird langsam ermüdend. Man kann es nicht mehr, nein, man will es nicht mehr hören. Und nun auch noch das. Hanna, auch wir waren Flüchtlinge. Von Nadine Maria Schmidt. Soll zu 25 Jahren deutsche Einheit an die über 3 Millionen DDR-Flüchtlinge erinnern, von denen fast 1000 Menschen ums Leben kamen. Hanna sagt, wir dachten damals, im Westen, das ist das Paradies. Sie hatten alles. Kommentarlos. Nadine Maria Schmidt, Hanna. Sie zieht ihr Bein hinter sich durch die taube Stadt. Es erinnert sie, was sie noch hat. Sie nahmen mir den Namen und mein Land, meine Siege, meine Lieder und ließen mich zurück. Und die Vögel ziehen in den Süden und dort bleiben sie ein kleines, kleines Stück. Die Vögel ziehen in den Süden, an den warmen Tagen kehren sie heim. Das System macht krank, sagte er, nahm seinen Mantel, unseren Sohn und zog ihnen hinterher. Sie nahmen mir den Mann und mein Kind, meine Liebe, meine Lieder und ließen nichts zurück. Und die Vögel ziehen in den Süden und dort bleiben sie ein kleines, kleines Stück. Die Vögel ziehen in den Süden, an den warmen Tagen kehren sie heim. Heim. Die Nacht war schwarz, der Weg war weit und einer stand auf seinem Posten. Sie fielen, bevor ich die Hunde sah, und plötzlich blieb alles stehen. Und die Vögel ziehen in den Süden und dort bleiben sie ein kleines, kleines Stück. Die Vögel So, was brauchen wir heute hier jetzt noch? Eine Gedenkminute. Für was? Für wen? Für uns. Für uns alle. Vielleicht. Das war die Gedenkminute und Lord Lütters Magic Music Box, produziert für Radio Marabu, kommt nächsten Monat wieder mit Wir werden es erleben. Vielleicht braucht die Welt auch mehr Enthusiasten oder Verrückte oder wie auch immer, wie Steve Gusaba, der weiter an seiner 48-Stunden-Rockoper arbeitet. Semantic Inui, der neue Teil, hat wieder wunderbare 13 Stücke eigener Qualität. Archipelago, Cheo, bye-bye, Just Lord Litter, Steve Gusaba. Still serene bits a great influence here.